Deutschlandfunk. Hintergrund. Gelöbnisaufstellung zum feierlichen Gelöbnis. Die. Das Gewehr. Üben. Achtung, präsentiert das. Er. Es ist ein Bild für Menschen, die Ordnung schätzen. Wie mit dem Lineal gezogen sind Hunderte von Soldaten angetreten, perfekt in einer schnurgeraden Linie aus grauen Uniformen, ausgerichtet zu einem der wichtigsten Rituale der Bundeswehr, dem feierlichen Gelöbnis. Mit schneidender Stimme dirigiert ein Offizier die Truppe. Zur Truppenfahne, Augen rechts! An diesem Tag sind in den angetretenen Kompanien auch ein paar Frauen zu sehen, die in Uniform und mit der Waffe dienen wollen. Inmitten einer Wand kurzgeschorener Männerköpfe lugt unter dem einen oder anderen Barett ein Zopf hervor. Das Zugeständnis der Armee an weibliche Haarpracht. Ich gelobe! Der Bundesrepublik Deutschland. Der Bundesrepublik Deutschland. Treu zu dienen. Treu zu dienen. Wer sind die Frauen, die in einer Armee arbeiten wollen, die dort Karriere machen wollen, in einer immer noch von Männern dominierten Welt aus Uniformen, Befehl und Gehorsam, die ein Versprechen abgeben, die Bundesrepublik zu verteidigen und ihr treu zu dienen? Und welche Chancen haben sie, von ihren männlichen Kollegen ernst genommen zu werden? Ich treffe in München eine Frau, die es bis an die Spitze der militärischen Hierarchie geschafft hat. Generalstabsarzt Dr. Erika Franke, den ersten weiblichen Zwei-Sterne-General in der Geschichte der Bundeswehr. Die Ernst-von-Bergmann-Kaserne im Norden der bayerischen Landeshauptstadt ist eine Stadt in der Stadt. Auf dem riesigen Areal an der Neuherbergstraße ist die Sanitätsakademie der Bundeswehr untergebracht. Vorbei am Wappen des Sanitätsdienstes, einem Äskulapstab vor eisernem Kreuz, das Vorzimmer der Generalin. Dort wartet die erste Überraschung. Die Vorzimmerdame trägt zivil. Ihre Chefin hingegen empfängt in Uniform, blaues Hemd, auf den Schulterklappen zwei goldene Sterne. Das Büro ist die zweite Überraschung. Erika Franke hat keine Orden an der Wand hängen, keine Fotos von schwerem Gerät. Viele der männlichen Soldaten sammeln natürlich schon die Verbandsabzeichen der jeweiligen Truppenteile, wo sie gedient haben. Ich habe diese Teile auch im Schrank. Würde ein Hollywood-Regisseur eine deutsche Generalin für einen Film casten, sie wäre wohl eine große, blonde Walküre mit eiskaltem Blick. Die echte Generalin hingegen ist eine eher zierliche, freundliche Dame. Vor ein paar Tagen ist Erika Franke 61 Jahre alt geworden, wozu ihr der Presseoffizier gratuliert. Sie trägt ihre grauen Haare in einem halblangen Schnitt, lächelt abwartend. Die Generalin gibt nicht gerne Interviews, wie sie offen einräumt. Als ranghöchste deutsche Soldatin weiß sie auch, dass sie wohl die beste Gesprächspartnerin ist, wenn es um die Chancen von Frauen in der Bundeswehr geht. Also der Anteil von Frauen hat sich ja in den letzten Jahren stetig vergrößert. Wir haben derzeit einen Gesamtanteil von Frauen in der Bundeswehr von ca. 10%. Im Sanitätsdienst sind es knapp 40%. Und wir haben auch Zielgrößen, die wir erreichen wollen innerhalb der Bundeswehr. Das betrifft also in der Truppe 15%. Und der Sanitätsdienst hat sich als Zielgröße 50% Frauen gesetzt. Erika Franke war selbst auch schon im Auslandseinsatz. Vor ihrer Beförderung in den Generalsrang leitete sie medizinische Labors der Bundeswehr in Bosnien-Herzegowina und im Kosovo. Damals war sie noch mehr Ärztin als Managerin. Erika Franke hatte sich auf Mikrobiologie spezialisiert. Ihre Biografie spiegelt deutsch-deutsche Geschichte wider. Ich bin ja in der DDR groß geworden und habe im Krankenhaus der Volkspolizei in Berlin gearbeitet, das zu der Zeit von der Bundeswehr übernommen wurde. Und insofern hat sich da ein schleichender Prozess ergeben, wenn man mitten in der Patientenbetreuung tätig ist. So ein Wechsel, der läuft nebenbei. Und ich habe festgestellt, die fachlichen Inhalte sind die gleichen. Ich konnte mich mit den Zielen der Bundeswehr identifizieren. Und so bin ich dann 1991 zur Bundeswehr gewechselt. Damals stand Frauen in der Bundeswehr fast nur der Sanitätsdienst offen. Es gab noch die Wehrpflicht, aber nur für Männer. Weibliche Soldaten, etwa als Panzerfahrerinnen oder Mechanikerinnen, schienen undenkbar. Artikel 12a des Grundgesetzes schloss den Dienst an der Waffe für Frauen sogar kategorisch aus. Im Januar 2000 kippte der Europäische Gerichtshof diese Regelung. Im Jahr darauf rückten erstmals Frauen zum freiwilligen Dienst an der Waffe ein. Seither bemüht sich die Bundeswehr verstärkt um weibliche Soldaten. Zwei von ihnen treffe ich in einer Maschinenhalle in Roding in der Oberpfalz. Wir sehen gerade, wie zwei Fahrzeuge in die Halle gefahren werden. Wir haben hier einmal rechts den SLT, die Zugmaschine, und links haben wir nochmal einen Dingo. Die werden jetzt auf die Arbeitsplätze gefahren. Hauptmann Desiree Rompeltin ist in ihrem Element. Während draußen strömender Regen und peitschender Wind große Teile der Oberpfalz in eine morastige Sumpflandschaft verwandeln, dirigiert die schlanke Soldatin einen schweren Sattelschlepper in die Halle. Die meist bulligen Mechaniker um sie herum sind mindestens einen Kopf größer als Rompeltin und ihre Kameradin Leutnant Caroline Krämer. Doch die Körpersprache zeigt, dass hier die beiden Frauen das Sagen haben, schon wegen ihres Dienstgrades. In Roding ist ein Logistikbataillon untergebracht. Übersetzt in die zivile Welt heißt das, hier arbeiten mehrere hundert Mitarbeiter in einem Betrieb, der sich auf Speditions-, Fracht- und Werkstattservice spezialisiert hat. Wir haben hier verschiedene Fahrzeuge. Wir haben hier also den Duro, den Jack, dann zweimal das geschützte Fahrzeug Eagle, ein Dingo und ein TPZ. Die Fahrzeuge sind entweder aus dem eigenen Verband der Panzerbrigade 12 und haben Schäden, die wir dann instand setzen, oder es sind Fahrzeuge, die wir aufgrund Instmaßnahmen für andere leisten sozusagen. Der klassische Kundendienst, wie man ihn draußen kennt. Desiree Rompeltin hat sich in ihrem Abiturjahr 2003 für eine Offizierslaufbahn beworben. Damals war sie eine der ersten Frauen, die sich für den Dienst in der Truppe interessierten. Sie war eine Exotin. Familie und Freundeskreis waren eher skeptisch. Ich glaube, die haben alle so ein bisschen damit gerechnet, dass ich spätestens nach ein paar Wochen wieder zu Hause bin. Alle haben gesagt, ja, schau es dir mal an, aber überleg dir ganz genau, wenn es nichts für dich ist, dann kannst du ja jederzeit wieder gehen. Diese Option hat man ja insbesondere als Frau am Anfang, im ersten halben Jahr zu sagen, nein, es ist doch nichts, und dann sozusagen zu kündigen. Ja, zwischendurch gab es natürlich Phasen, gerade am Anfang in der Grundausbildung, wenn man mit Ausbildern konfrontiert wird, die auch vorher nichts mit Frauen zu tun hatten. An dieser Stelle bricht Desiree Rompeltin kurz ab und atmet einmal durch. Diplomatisch spricht sie danach von einer Art Zusammenprall verschiedener Kulturen, damals im Sommer 2003. Auf der einen Seite selbstbewusste junge Frauen, auf der anderen Seite ruppige Ausbilder aus Zeiten der alten Wehrpflichtarmee, einer Männertruppe, in der ein Macho-Umgangston herrschte. Für beide Seiten sei das Aufeinandertreffen vor allem eines gewesen. Ungewohnt, sowohl für uns als Frauen, wir waren damals 6 Frauen in der Grundausbildung, als auch für die Männer ungewohnt. Das hat man deutlich gemerkt. Beim ersten Antreten hat der Spieß noch mit Schimpfwörtern hantiert und hat sich direkt danach unter Bitten seines Chefs doch bei uns entschuldigt für sein Benehmen. Aber was, glaube ich, viele vergessen, ist dieser Kameradschaftsaspekt, der da erstmal wirklich geformt wird. Man ist gezwungen, mit Leuten sich tagtäglich irgendwelchen Herausforderungen zu stellen, die man am Anfang nicht kennt. Wenn ich jetzt zurückschaue, die 12 Jahre zurück, muss ich sagen, dass das dann das ist, was im Kopf einfach hängen bleibt. Ihre Kollegin Caroline Krämer stimmt ihr kopfnickend zu. Wenn man mit den Soldatinnen spricht, dann kommen sie immer wieder auf das Thema Teamarbeit oder Kameradschaft, wie es bei der Bundeswehr heißt. Man merkt aber auch, dass beide Offizierinnen unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Caroline Krämer hat 6 Jahre später bei der Bundeswehr angefangen als Desiree Rompeltin, zu einer Zeit, als Frauen in der Truppe nicht mehr ganz so exotisch waren. Sie entschied sich 2009 für die Karriere beim Militär. Kurz vor ihrem Fachabitur sprang der Funke bei einer Jobmesse in Nürnberg über. Eigentlich wollte sie sich dort über die Hotellerie informieren, blieb dann aber am Stand der Bundeswehr hängen. In der 9. Klasse hat mich das schon interessiert. Da wollte ich in die Laufbahn der Feldwebel gehen. Und da hieß es aber von meiner Mutter, nein, also zur Bundeswehr gehst du nicht. Das kannst du vergessen. Ich so, okay, alles klar. Gut, dann habe ich mich entschieden, nach der Realschule eben auf die Voss zu gehen, um mein Fachabi zu machen. bei der Studienmesse, da war dann meine Mutter dann auch wieder dabei und die hat eigentlich dann den Blick so auf den Bundeswehrstand gelenkt und sagte dann, oh hier, guck dir mal den hübschen jungen Mann an, das war ein Oberleutnant. Und der hat mich dann quasi informiert und so kam es dann irgendwie. Auch Caroline Krämer denkt mit gemischten Gefühlen an die Grundausbildung zurück. Es war teilweise sehr, sehr fordernd. Gerade wenn man dann zum Beispiel jetzt Biwak und dann 4 Tage hockt man da im Wald mehr oder weniger aufeinander, liegt dann im Alarmposten so im Dunkeln und in der Kälte und nach den 4 Tagen marschiert man dann 20 Kilometer dann wieder mit vollem Gepäck zurück. Es waren dann schon Momente, wo man sich so denkt, so, oh je, oh je, ne, was mache ich hier eigentlich? Aber das sind wie gesagt nur kurze Momente und wenn ich auch jetzt zurückschaue, denke ich eigentlich, das war super. Generalstabsarzt Erika Franke, Hauptmann Desiree Rompeltin, Leutnant Caroline Krämer. 3 Frauen, die sich aus ganz unterschiedlichen Gründen für die Bundeswehr entschieden haben. Wenn es nach Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen geht, dann sollen künftig noch viel mehr weibliche Soldaten Dienst in der Truppe tun. Das hat auch einen ganz einfachen demografischen Grund. Ähnlich wie das Handwerk und die Industrie kämpft die Bundeswehr mit einem zunehmenden Fachkräftemangel. Seit dem Ende der Wehrpflicht konkurriert die Armee auf dem Arbeitsmarkt mit der Wirtschaft. Spülte einst der Wehrdienst die Kandidaten automatisch in die Kasernen, muss sich die Bundeswehr heute wie ein Unternehmen aktiv um den Nachwuchs bemühen. Erste weibliche Pilotin bei der Bundeswehr, jetzt auch Ausbilderin. Bei den Fallschirmjägern, eine Soldatin stellt sich der Herausforderung. In Internet-Werbespots versucht sich die Bundeswehr in ein gutes Licht zu rücken, um Mädchen und junge Frauen anzusprechen. Soldatinnen, die Eurofighter fliegen und Panzer warten, Girls Day in der Kaserne. Man bemüht sich um den weiblichen Nachwuchs. Manches davon aber wirkt ungelenk und geht an der Zielgruppe vorbei. Das sagt zumindest der Headhunter Klaus Gowor. Er leitet in München eine Personalberatung, die sich auf Manager spezialisiert hat. Zu seinen Aufgaben gehört es auch, für große Unternehmen weibliche Nachwuchsführungskräfte zu finden und anzusprechen. Umgekehrt weiß er, was einen potenziellen Arbeitgeber attraktiv macht. Weniger, indem man Frauen als Kampfmaschinen darstellt und ihnen zeigt, dass sie mit tollen Gelände, mobilen Fahrzeugen durch den Wald rasen dürfen. Das ist, glaube ich, nicht das Thema, sondern es geht heute ja um ganz andere Qualifikationen. Es geht um Ingenieurinnen, es geht um auch handwerkliche Berufe, wo Frauen innerhalb der Bundeswehr mit Sicherheit gute Karriere machen können. Und hier ist, glaube ich, gefragt, die Bundeswehr im Marketing sich so aufzustellen, dass genau die Zielgruppe abgeholt wird. Klaus Gwor hat selbst nicht in der Armee gedient. Seinem Büro sieht man das jedoch nicht an. Alles ist penibel geordnet, die Rücken der Bücher im Regal sind so akkurat ausgerichtet, als käme gleich ein Feldwebel zur Inspektion vorbei. Er hat lange nachgedacht über das Thema, wie man die Bundeswehr für Frauen attraktiver machen könnte. Dass man als den normalen Arbeitgeber die Bundeswehr ansieht, bedeutet auch, dass man mit normalen Rekrutierungsmethoden arbeitet. Und das bedeutet zum Beispiel auch in Führungspositionen oder bei Spezialisten, dass man Beratungen extern einschaltet, die konkret im Netz suchen, die konkret Ausschreibungen machen, die konkret Gespräche führen mit Kandidaten, um zu beraten. Passt der Karriereweg zur Bundeswehr? Passt die Bundeswehr zu dem Karriereweg oder zu der Person, um die es geht? Das würde, glaube ich, sehr helfen, die Bundeswehr zu normalisieren, jetzt in Anführungsstriche, als Arbeitgeber. Denn als solcher wird er momentan noch nicht gesehen. Wie macht man aus der Bundeswehr einen mehr oder weniger normalen Arbeitgeber? Wie modernisiert man eine der größten Behörden des Landes? Wie passt man alte Strukturen der Zukunft an? An dieser Herausforderung haben sich schon mehrere Verteidigungsminister die Zähne ausgebissen. Nun stehen erstmals 2 Frauen an der Spitze der Truppe, nicht als Soldatinnen, sondern als politisch Verantwortliche. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und ihre Staatssekretärin Katrin Suder. Vor allem Katrin Suder gilt vielen als Hoffnungsträgerin, gerade weil sie überhaupt nicht zu den alten Strukturen der Bundeswehr passt. Sie ist lesbisch, radelt gerne durch Berlin, hat keinerlei militärischen Hintergrund, spielte stattdessen an der Uni Theater. Jetzt hat sie einen der härtesten Jobs. Die frühere McKinsey-Unternehmensberaterin soll die skandalträchtige Rüstungsbürokratie modernisieren. Bis jetzt hat sie viel getan, um Frauen in der Bundeswehr Respekt zu verschaffen. Selbst altgediente Rüstungsmanager wie Michael Schreyöck sagen, dass sie in weniger als einem Jahr mehr bewegt hat als Generationen von männlichen Staatssekretären vor ihr. Beim Mittagessen im Münchner Werksmuseum lobt der Vorstand des Triebwerksbauers MTU die weibliche Führung seines größten Kunden. Ja, es waren erstmal sehr, sehr erfrischende Erfahrungen, muss ich sagen. Es ist sehr unkonventionell, muss man festhalten. Aber natürlich, es sind sehr, sehr konstruktive, lösungsorientierte Dialoge, die wir dort führen. Ich meine, wir sind im Geschäft mit der Bundeswehr seit ca. 60 Jahren. Frau Dr. Suder hat da definitiv einen frischen Wind, hat Ideen natürlich aus der Industrie mit reingebracht. Michael Schreyöck hebt vor allem Eigenschaften hervor, die gemeinhin als weiblich gelten. Zum Beispiel ein Talent für Kommunikation, das ohne Gegockel und Statusgehabe auskommt. So etwas war bei der früher rein männlichen Bundeswehrführung nicht immer selbstverständlich. Zurück in Roding bei den beiden Offizierinnen des Logistikbataillons. Wie schwer es sein kann, wenn die Bundeswehr sich bemüht, aus alten Strukturen und Denkmustern herauszukommen, davon kann zum Beispiel Hauptmann Desiree Rompeltin ein Lied singen. In den fast 12 Jahren bei der Truppe hat sie Karriere gemacht, ist Offizierin mit viel Verantwortung. Doch ab und zu merkt sie immer noch, dass Frauen nicht überall voll anerkannt sind. Zwar schätze man ihre Qualitäten, doch dann wird ihr wieder ein Strick daraus gedreht, dass sie eben nicht so tickt wie ihre männlichen Kollegen. Auch wenn der Vorgesetzte sagt, dass er gewisse Eigenschaften an den Frauen besonders schätzt, dass sie vielleicht ruhiger sind, dass sie freundlicher sind, dass sie besonnen sind und Entscheidungen möglicherweise auch deutlicher begründen oder auch so emotionale Aspekte mit betrachten, dann wird es trotzdem, wenn es hart auf hart kommt, wird es den Frauen vorgehalten, dass sie nicht führungsstark sind, dass sie nicht so laut sind, dass sie ihre Führung nicht deutlich machen. Nach 12 Jahren ist im Sommer Schluss. Die Dienstzeit von Desiree Rompeltin geht in wenigen Wochen zu Ende. Sie freut sich auf ein neues Leben als Zivilistin. Vor allem will sie sesshaft werden. Diese 12 Jahre Bundeswehr, so schön sie waren und so schön sie noch sind, haben bei mir so eine 12-Jahres-Lücke gerissen in so einem Heimatsgefühl. Also ich habe jetzt momentan keinen Punkt, wo ich sage, hier bin ich zu Hause, weil ich immer umgezogen bin, bin nur am Wochenende zu Hause. Das hat mich die letzten 12 Jahre nicht gestört, aber jetzt bin ich froh, dass ich dann sagen kann, irgendwann lasse ich mich sozusagen nieder. Wie es bei Leutnant Caroline Krämer weitergeht, ist noch offen. Sie hat sich bis Juni 2021 verpflichtet und weiß noch nicht, ob sie dann bei der Truppe bleibt oder wie Desiree Rompeltin zum Beispiel in den zivilen öffentlichen Dienst wechselt. Beim einzigen weiblichen Zwei-Sterne-General Erika Franke ist schon jetzt klar, sie wird in knapp einem Jahr pensioniert. Immerhin ist sie schon heute nicht mehr die einzige Frau im Generalsrang. Vor einigen Wochen wurde ebenfalls im Sanitätsdienst eine Kameradin zur Ein-Sterne-Generalin befördert. Erika Franke geht davon aus, dass andere folgen werden, auch ohne Frauenquote. Also ich bin mir sicher, dass es mittelfristig viel mehr Frauen auch im Generalsrang geben wird, denn wir haben sehr, sehr leistungsstarke Frauen momentan in der zweiten Führungsebene. Allerdings sind meines Erachtens grundsätzlich geschlechtsunabhängig die Besten zu fördern. Und ich meine aber, dass in vielen Bereichen nach dieser Bewertung auch die Frauen zu den Besten gehören und dann auch gefördert werden sollen. Ministerin Ursula von der Leyen hat sich diese Förderung auf die Fahnen geschrieben. Dazu gehören auch Kinderkrippen und flexible Dienstzeiten, um die Bundeswehr für Mütter attraktiver zu machen. Dafür muss sie immer wieder Kritik einstecken, nicht zuletzt von Männern, die den alten Klischees über eine Armee nachhängen.